Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Beim Stichwort Krautrock denken die einen vielleicht zuerst an die hypnotische Monotonie von Neu aus Düsseldorf. Andere an den psychedelischen Rock von Amon Düel. Wieder andere vielleicht an die Sphärenklänge von Tangerine Dream. Klar ist jedenfalls, die Musik, die da von den späten 60er Jahren bis so Mitte der 70er zwischen Köln und München und Berlin entstand, hatte international eine immense Wirkung. Die inspirierte David Bowie genauso wie Radiohead oder Pavement und hallt nach bis heute. Christoph Dallach, freier Journalist, etwa für die Zeit und Spiegel Online, hat viele, viele Interviews mit den Protagonisten von damals geführt und ihre Geschichten zu einem Buch montiert, das heißt Future Sounds. Untertitel, wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten. Ich habe mit dem Autor darüber gesprochen und wollte erstmal wissen, wenn so verschiedene Musik unter diesem Begriff läuft, was ist Ihre Definition von Krautrock, Christoph Dallach? Krautrock ist ein schwammiger Begriff, aber so wie Rock, Jazz oder Pop schwammige Begriffe sind. Vor allem ist, glaube ich, ein großes Missverständnis bei vielen Leuten, dass Krautrock sozusagen ein Sound ist. Krautrock, was mich angeht, ist eher eine Haltung. Also die Haltung, irgendwo bei Null anfangen zu wollen, Vergangenes zu ignorieren und sich einen eigenen Weg zu suchen. Es ist wahrscheinlich dann nicht zufällig die deutsche Nachkriegsgeneration, die da künstlerisch ganz von vorn anfangen wollte. Ganz genau. Das sind die, die natürlich einiges an Ballast abzuwerfen hatten, abzuarbeiten hatten, die unglaubliche Last gefühlt haben, schon als Kinder im Nachkriegsdeutschland aufzuwachsen. Auf einige ist ja noch sogar geschossen worden, Jackie Liebezeit von Ken. Auch Hans-Joachim Rödelius saß im Bunker. Die haben alle Nachkriegsgeschichten, haben mit ihren Eltern am Essenstisch gestritten, haben mit ihren Lehrern gezankt. Irwin Schmidt ging die Biografie jedes seiner Lehrer durch. Das Interessante da fand ich, dass er sagte, dass er einige von diesen Lehrern sogar gern mochte. Es waren eigentlich sympathische Typen. Trotzdem musste er erklären, was ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg war. Er ist, glaube ich, sogar einmal deswegen der Schule verwiesen worden. Was verbindet die Musiker denn bei ihren unterschiedlichen Hintergründen? Es gab ja Jazzer auch neben Dilettanten, neben studierten Komponisten wie bei Can, wo der Irmin Schmidt auch eine Mahler-Sinfonie aus dem Kopf dirigieren konnte. Was hatten die sich zu sagen? Naja, die Musiker sagen, als Szene gab es ja nicht. Die wussten nur so grob, dass es geistesverwandte Musiker gibt, die woanders agieren. Aber was die alle verbunden hat, ist so eine Außenseiterstellung. Eine Außenseiterstellung in der Musik und eine Außenseiterstellung auch letztlich in der Gesellschaft. Das waren alles Künstler, junge Menschen, die probiert haben, zu überlegen, wie sie denn einen eigenen Weg einschlagen können. Also bei Irmin Schmidt auch interessant, eben der hätte irgendwie hochdekorierter, hochbezahlter Dirigent werden können und hat, glaube ich, zum großen Schmerz an der ganzen Familie, wie er das mal sagte, diese Karriere einfach ignoriert und hat stattdessen beschlossen, eine Band zu gründen namens Can und wollte einfach einen ganz anderen Weg gehen, weil er einfach diesen Drang, diesen Impuls hatte, dass er das ausprobieren muss. Ich finde, das Buch von Ihnen liest sich wunderbar, weil eben die Protagonisten selber sprechen, weil es einen sehr in diese Zeit mitnimmt und weil zu den Reflexionen und Analysen und Gedanken einfach auch gute Geschichten kommen, die gleichzeitig aber auch sehr erhellend sind. Über welche Geschichten haben Sie sich besonders gefreut? Ich mochte so die eine kleine Geschichte sehr gern, dass einer, Steve Schreuder heißt der Mann, der bei Tangerine Dream über zwei Alben lang irgendwie mitgemacht hat, ganz am Anfang gar nicht so bekannt ist, der erzählte mir, dass er nach einem längeren Aufenthalt in Finnland, wo er LSD ein bisschen zu intensiv genutzt hat, nach Berlin zurückkam, Tangerine Dream irgendwo hörte, also eine Platte von denen, die ihn absolut ansprach. So, ich glaube, er sagte, der Kosmos spricht zu ihm. Und dann probiert hat, Kontakt zu denen aufzunehmen, hat sich dann, das ging damals noch irgendwie im Plattenläden durchgefragt, bis er dann irgendwie eines Nachts bei Edgar Fröse, dem Tangerine Dream Chef, vor der Wohnung stand. Und da hat er dann mitten in der Nacht, 1 oder 2 Uhr nachts war es, glaube ich, geklingelt. Und Fröse hat oben das Fenster geöffnet in seiner Dachwohnung, guckte runter und dann rief Schreuder hoch: Mich schickt der Kosmos, ich bin der neue Keyboarder. Und Fröse, anstatt die Polizei zu rufen oder zu pöbeln, sagte: Herrlich, komm hoch. Und dann haben die zusammen eine Weile geplaudert und danach war Schreuder Mitglied von Tangerine Dream. Solche Geschichten sind einfach zu schön. Es wird überhaupt von LSD und vom Kiffen viel geredet in diesen Interviews. Inwieweit war Krautrock Drogenmusik für die Macher wie für die Hörer? Krautrock war schon enorme Drogenmusik. Das ist ein Klischee, aber es ist eben auch ziemlich wahr. Es gibt ein paar Ausnahmen. Michael Rother zum Beispiel hat, glaube ich, wenig genommen. Aber die allermeisten haben getrunken, die haben gekifft und die haben ziemlich ausgiebig LSD genommen. Es ist aber gleichzeitig keine Glorifizierung des Ganzen, sondern es wird auch relativ klar, dass man nach solchen Trips ganz schnell die falsche Abzweigung nehmen kann und nicht zurückfindet. Man muss schon irgendwie, das habe ich gelernt und ich habe in meinem Leben kein LSD genommen, aber nach dem Buch muss ich sagen, bin ich ganz sicher, dass ich das im Leben nicht ausprobieren möchte. Aber es hat die Musik auch geprägt. Es hat die Musik enorm geprägt, ja. Wobei die Leute unterschiedlich darüber urteilen, ob ihre Musik ohne Drogen funktioniert hätte oder nicht. Und natürlich sagen auch einige, was ich auch so lustig wie interessant finde, dass sie im LSD-Rausch Sachen eingespielt haben, von denen sie dachten, während sie es einspielten, dass es die Welt verändern würde, so großartig ist es. Und dann hört man es nüchtern an und kriegt einen Schreck, wie schrecklich es ist. Von David Bowie bis Radiohead nennen viele große Bands und Musiker den Krautrock als prägende Inspiration. Hören Sie das Echo dieser Musik auch heute noch? Ich weiß nicht, in der Clubmusik vielleicht? Ich finde es immer schwierig, von so einem Echo zu sprechen. Natürlich hört man das Echo schon. Natürlich hört man das, was Kraftwerk, Tangerine Dream und wie sie alle heißen, Neu, Can, was die gemacht haben, hat natürlich nachfolgende Generationen geprägt. Aber ich glaube, es gibt jetzt so Labels wie sie Post, Kraut oder Gott weiß was. Und das finde ich irgendwie eher ein groteskes Missverständnis. Denn die Idee von Krautrock war ja, etwas Neues zu machen. Bei Null anzufangen, sich was Eigenes einfallen zu lassen. Und was Eigenes einfallen zu lassen, heißt eben auch nicht, irgendwas zu kopieren. Das heißt also, wer heute diesen Geist irgendwie aufgreifen will, muss sich was komplett Neues ausdenken. Welches Stück Musik bringt denn die Krautrock-Idee vielleicht besonders auf den Punkt, so vielfältig das auch ist? Oder wenn jemand keine Idee hat, was Krautrock ist, welches Stück spielen Sie ihm vor oder ihr? Da würde mir einfallen Hallo Gallo von Neu und da würde mir einfallen vielleicht I Want More von Can. Dann spielen wir doch I Want More von Can, vielleicht einen Satz dazu? I Want More von Can ist letztlich, finde ich, ein relativ zugängliches Stück. Das kann man nicht von allen Krautrock-Sachen sagen. Man muss sich bei dieser Musik teilweise auch die Zeit nehmen. Also so 3-4 Minuten reichen bei den allermeisten Sachen nicht aus, um sich ein wirklich interessantes Bild dieser Musik zu machen. Man muss sich wirklich hinsetzen, eine Platte auflegen, Augen schließen. Klingt jetzt wie furchtbarer Hippie-Kram, hilft aber. Augen schließen und einfach lauschen, hinhören, zuhören. Also dann zumindest als kleinen Happen I Want More von Can. Danke, Christoph Dadach. Sehr gerne, danke auch. Und ich sage auch nochmal den Titel: Future Sounds, wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten. Gerade erschienen bei Suhrkamp.